Kulturradio vom RBB. Hörspiel. Wenn wir miteinander sprechen wollten, könnte ich sagen... Naja, kommen wir direkt zur Sache. Ich bin beim besten Willen nicht der geeignete Berichterstatter dieser Ereignisse hier. Wer würde mir glauben, wenn ich meine Geschichte erzähle, ohne die üblichen Schnörkel und ohne durch meinen Gebiss zu lügen? Aber wer sonst? Die richtigen Storyteller sind schon längst abgekratzt oder dement oder in Alien-Sonnensysteme übergesiedelt. Halt's Maul, senides Arschloch! Ich erzähle, nicht du! Verschwinde! Naja... Der Knochen. Ein Hörtrauma. Von David Zane Meyerowitz. Ich zitiere aus Sylvester Standstills Erinnerungen aus der Bewusstlosigkeit, unpublizierbare Denkschrift der 60er Jahre. Ein paar Tage, nachdem ich Meyerowitz im Oktober 1966 in London kennengelernt hatte. Er meint Le Vieux, mein... Alten. Fuhr Dan Richter ins Boreham-Wood Studio außerhalb von London, um dort Stanley Kubrick zu treffen. Stanley Kubrick. Sprung. April 1970. Meine Frau Carol erwartete Zwillinge. Wir brauchten eine größere Wohnung. Dan Richter gab seine Wohnung in den Hanover Gate Mansions auf und wollte den Mietvertrag und das meiste Zeug an uns abtreten. Dan Richter. My name is Dan Richter. I choreographed and starred in Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey. Damals wusste ich schon, dass Dan Chefchoreograf für den Film 2001 Odyssee im Weltraum gewesen war und die Rolle von Moonwatcher, dem Häuptling der Affenhorde, gespielt hatte. Unter den Dutzenden von merkwürdigen Gegenständen in der Wohnung war auch ein riesiger Knochen, der mir irgendwie bekannt vorkam. The scene with the bone. Der Knochen. It was in many ways improvised. I was going to start killing things and I would kill One Ear, my rival. Später erfuhr ich von Dan, dass es sich um den Knochen handelte, den Moonwatcher in der Szene benutzt, um einen anderen Affen damit zu töten und ihn dann triumphierend in die Luft zu schleudern. Dann folgt, schreibt Standstill, was als der vielleicht unvergesslichste Schnitt der Filmgeschichte bezeichnet wurde, in dem sich der Knochen in einen Satelliten verwandelt. Als ich also versuchte, die ganzen Hinterlassenschaften von Dan Richter loszuwerden, bot Meyerowitz, also Le Vieux, mein Vater, sich an, den Knochen zu übernehmen. Da der mir damals nichts bedeutete, war ich froh, ihn in guten Händen zu wissen. Ganz alte Geschichte, Fiston. Steinzeit. Ist sie wirklich wahr? Hätte mein Fiston wahrscheinlich gefragt. Wenn Standstill das sagt, dann kann es nur wahr sein. Hätte ich ihm in sein junges Ohr geflüstert. Natürlich nur, wenn wir miteinander gesprochen hätten, was wir aber nicht taten. Du hast den Knochen aus 2001 Odyssee im Weltraum? Immer mit der Ruhe. Hätte ich ihm sagen müssen. Ich hätte ihm sagen müssen, dass ich nicht mehr so ganz in Ordnung bin, seit der Blutdruck in meinen Adern explodiert ist. Wo ist er? Ich hätte dem Jungchen die Wahrheit sagen sollen. Denn bis zu Standstills Erinnerungen aus der Bewusstlosigkeit hatte ich mich nicht im Entferntesten an die Sache erinnert. Du kannst dich nicht erinnern, wo du ihn hingetan hast? Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, das Scheißteil je besessen zu haben, sagte ich. Das heißt, hätte ich gesagt, wenn wir miteinander gesprochen hätten, was wir jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr taten. Aber Standstill erinnert sich an alles aus jener Zeit. Alles, was ich vergessen habe, ist von seinem Gedächtnis aufgesaugt worden. Du weißt also nicht, wo er ist. Wie soll ich das wissen? Das lag mehr als 3 Jahrzehnte zurück. Du, Fiston, du warst ja noch nicht mal ein Staubkorn auf der DNS-Agenda. Ich vermute, irgendein Hund hat ihn abgeschleppt. Moonwatchers Knochen? Es handelt sich hier um eine Kulturikone des 20. Jahrhunderts. Bogarts Aschenbecher aus Casablanca, Alettis Fächer aus Les Enfants du Paradis, Brandos Streetcar-T-Shirt. Ganz feurige Jugend. Eindeutig der gleiche Tonfall wie sein Vater. Früher. Zorn entflammt. Sauer. Ich hatte verschissen. Als Maul und hör zu, Le Vieux. Dieser Knochen muss irgendwo sein. Er kann ja nicht einfach verschwunden sein. Wahrscheinlich hast du ihn irgendwo liegen lassen oder irgendwem gegeben. Er gehört von rechts wegen mir. Ich werde ihn finden. Ich fahre sofort nach London. Hätte ich ihm gesagt, obwohl ich es ihm nicht hätte sagen müssen, selbst wenn ich mit ihm gesprochen hätte. Aber was hätte ihn das geschert, so oder so? Er will nur seine Ruhe haben, damit er langsam alt werden und irgendwann ungestört sterben kann. Das heißt, keine unangenehmen Gespräche, keine lästigen Erinnerungen, keine Konflikte. Alles gleitet ihm aus den Fingern und aus dem Leben. Geld, Leidenschaft, Frauen, Kinder, Ideen und jetzt... der Knochen. The next station is Leicester Square. Yeah, the bone. Der Knochen, den ich deinem Paar vor 37 Jahren zur sicheren Verwahrung gegeben habe. Er war dort weder sicher noch verwahrt. Seltsam, weil er ihn so unbedingt haben wollte. Ich hatte den Eindruck, es wäre das Ende unserer Freundschaft gewesen, wenn ich es ihm verweigert hätte. Ja, typisch, so wie ich ihn kenne. Was dann ohnehin geschah. Aber nicht wegen des Knochens. Er hatte in unserer Finca auf Mallorca meine Frau vernascht. Le Vieux? Der ewige Einzelgänger in langen Baumwollunterhosen? Ich habe ihn noch nie mit einer Frau gesehen. Doch, doch. Heimlich, hinter meinem Rücken. Als ich geschäftlich in London zu tun hatte. Geschäftlich? Ja, Fiston. Er wird es dir erzählen. Hau ab aus meinem Kopf, Le Vieux. Na ja. Wir waren wie die Händler auf der chinesischen Seidenstraße im Mittelalter. Man trägt in den Taschen, was man tragen kann. Heilkräuter, Zuckerwürfel, Löschblättchen. Gesundheitstropfen und solches Zeug, Mixturen und Mittelchen. Wahrheit, Fiston. Hör auf, mich so zu nennen. Dich zu nennen? Ich nenne ihn Fiston. Französischer Kosename für einen Y-Chromosomen-Abkömmling. Und außerdem, Fiston, du nennst mich Le Vieux, der alte, klappriger alter Scheißer, degeneriertes Fossil. Da wären wir eigentlich quitt. Ich habe dich nicht nach London eingeladen. Ich bin trotzdem dabei. Stand still. Eine Idee, wo ich Moonwatchers Knochen finden könnte? Warum fragst du nicht deinen Pa? Von dem kriege ich keine klare Antwort und außerdem rede ich seit Jahren nicht mehr mit ihm. Er weiß nicht, dass du hier bist? Absolut nicht. Doch. Das hat er gesagt? Stanstill hat das gesagt? Ja, er meinte... Geh zu Deadline. Wenn irgendwer was weiß, dann er. Ich habe gedacht, Sie wissen alles. Nein, Junge. Ich erinnere mich an alles. Aber Deadline weiß alles. Er verscheißert dich. Sie meinen, er... Vielleicht nicht mit Absicht. Mein Ruf ist, dass ich alles weiß. Aber nur irgendwann, früher oder später, manchmal danach. Können Sie sich erinnern, ob... Hey, du redest wie die Bullen im Fernsehen. Da kriege ich Hämorrhoiden. Ich muss wissen... Ob der Mann einen Knochen hatte. Naja. Nicht irgendeinen Knochen, den Knochen. So oder so. Bei deinem Alten gab es nie einfach irgendwas. Es war jeweils das eine, einzigartige, dies und nichts anderes. Das ist ausgeschlossen. Ihm ist alles scheißegal. Nichts rührt ihn an, nichts... Nichts macht ihm Freude, nichts bringt ihn in Wut. Er steht immer im Zentrum des Mittelpunktes, wo gar nichts passiert. It's a case of mistaken identity, Junge. Dein Paar ist immer ganz vorne, vor der Vorderfront, an der äußersten Grenze des über den Rand. Wie auch immer, er ist mir egal. Ich will nur den Knochen finden. Wenn er dir egal ist, wirst du nie etwas finden, das irgendwas mit ihm zu tun hat. Genau das hätte ich dir auch gesagt. Wenn... Verpiss dich endlich, Le Vieux. Ich mache jetzt mein eigenes Ding hier und meine eigenen Fehler, ohne dass du mich zurechtweist. Hau ab, verschwinde. Also, hab ich's nicht gesagt? Er dürfte diese Geschichte nicht erzählen. Alles, was er sich darunter vorstellen kann, ist eine Art von linearer Ermittlung, ohne Verschleierung und ohne Spaß. Mit einem Gramm Fantasie würde er aufhören, seine ahnungslosen Fragen zu stellen. Also... Boss. Okay, gentlemen, once more, from the top. Nice. Up now. Die meisten Leute fragen erstmal, warum man mich Deadline nennt. Habe ich nichts mit im Hut. Er soll es dir trotzdem erzählen. Ich übersetze. Den hat dein Paar mir verpasst. Wir haben damals eine Underground-Zeitung in Southampton Row gemacht. IT, International Times. Dein Paar war der Editor. Revolution, Anarchismus, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Was? Der pensionierte Englischlehrer, der in einer drittklassigen französischen Provinzstadt lebt, der ja nicht einmal Wein trinkt, obwohl die Trauben für den Côte du Rhône direkt vor seinem Fenster wachsen, der? You're an editor of the International Times. Could you tell us something about it? Sure. We started the paper in London to try and unite all of the various active groups. This is the backbone of the so-called underground movement in London. Underground is a bad word for it. I mean, the scene is sort of open-ended, shall we say. It's not got any leaders. Die Zeitung wurde noch in Bleibuchstaben gesetzt. Und wir müssten das Blatt bis 6 Uhr früh auf der Straße haben, wo die Verkäufer warteten. Dein Paar und ich waren das Einzige noch wach. Aber wir waren die wandelnden Toten, verstehst du? Mit all dem Zeug, das wir uns links und rechts reingezogen hatten. Wir konnten nur noch stumpf auf die Bleibuchstaben starren, die vor unseren Augen tanzten, bis Wörter aus der Seite hüpften und uns endlose Monologe erzählten. Ja, und ich versuchte, sie zur Vernunft zu bringen. Sie zu überreden, wieder zurück in ihre Sätze und ihre Paragraphen zu krabbeln. Aber die Wörter wollten nichts davon wissen. Sie erlebten einen Augenblick von Freiheit und Anarchie, tollten durch die Druckerei, tranken unser Bier und rauchten unsere Joints. Ja, und das Wort Vorspiel aus einem Artikel über sonderbare Sexpraktiken in Niederländisch-Indien fing an, sich an meinem Schenkel zu reiben. Und ich sagte, wir müssen dieses Durcheinander auf die Reihe kriegen. Wir haben eine Deadline. Redaktionsschluss. Und er kicherte und fragte mich, ob ich den Ursprung des Wortes Deadline kannte. Deadline. Eine Linie um ein Militärgefängnis herum, jenseits derer ein flüchtender Gefangener Gefahr läuft, erschossen zu werden. Nun, eine Buchstabenzeile aus Blei lag tot auf dem Boden. Sie gehörte zu einem Artikel, der das Konzert der Grateful Dead an jenem Abend in London ankündigte, weshalb wir diese Deadline hatten. Wir versuchten, die Buchstaben wieder auf die Seite zurückzustecken, aber sie zerfielen uns zwischen den Fingern zu Staub. Wir tauchten aus unserem Keller auf und trafen auf eine Schlange von Leuten, die für Eintrittskarten zu dem Konzert der Grateful Dead anstanden. Wir nannten sie Grateful Deadlines. Und jetzt verstehst du, warum? Shit, Deadline. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hergekommen. Ja. Der Knochen. Ich bin der falsche Junge. Versuch's lieber mal bei der Gruß zu greifen. Oho! Das würde ich einen spektakulären Steilpass nennen. Aber wird mein Fiston in der Lage sein, ihn zu erwischen und ins Netz zu köpfen? Die Gruselgräfin? Kein Zweifel. Die Gruselgräfin ist genau dein Mann. Damit ich deine Absichten durch das Guckloch erkennen kann. Mich laust der Affe. Die zuckt ja noch immer. Thalma? Oh Gott. Oh Gott. Krishna, mein Krishna. Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare. Thalma? Sie hat einen Fettbauch und einen Arsch angesetzt. Dabei nannten wir sie damals Anorexia Karenina. Ich halluziniere ohne pharmakochemische Erste Hilfe. Er ist es. Sind Sie Thalma? Ist das die richtige Adresse? Es gibt keinen Namen, keine Nummer an der Tür. Du wolltest das so. Keine Identifikationsmöglichkeit. Immer anonym bleiben. Das sollte den Drogenbullen Kopfschmerzen bereiten. Sind Sie wirklich Thalma? Das siehst du doch. Ja, wie soll ich das sehen, wenn Sie hinter der Tür sind? Das hat dich früher nie gehindert. Du hattest immer den Röntgenblick. Würden Sie bitte aufmachen? Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen, dann gehe ich wieder, ja? Genau deshalb werde ich nicht aufmachen. Ich will nicht, dass du wieder weggehst. Ich sehe, dass du dein Purpurhaar schwarz gefärbt hast, dass du dein Oscar Wilde Dandy-Kostüm gegen ein paar Levi's ausgetauscht hast. Aber deine Tarnung täuscht mich nicht. Du hast immer noch die gleichen weiblichen Lippen. Und das war es auch, was die Frauen so fasziniert hat an dir. Deine Androgynie. Du hältst dich jetzt ein bisschen anders. Stolzierst nicht so herum. Was sonst bist du es? Mehr als 30 Jahre später, aber unverändert. Dorian Gray, David Bowie, Ramakrishna, Hare Rama, Hare Hare. Ich fange an zu kapieren, warum man sie die Gruselgräfin nennt. Nur du nennst mich so. Ich bin deine Lieblingsgräfin und gleichzeitig die Frau, die du am meisten in der ganzen Welt fürchtest. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht hier gewesen, Madame. 30 Jahre lang warst du nicht hier. Länger. Aber ich habe mich in all der Zeit nicht vom Fleck bewegt. Ich habe die schwarzen Satinlaken seit jener Nacht nicht gewechselt, als du mich beglückt hast. 20 Generationen von Katzen sind gekommen und gegangen, seit unsere kleine Opium das Glückskätzchen, das Zeitliche gesegnet hat. Sie stammen alle von ihren Chromosomen ab. Bewahren Sie immer noch alles auf aus jener Zeit? Sogar deine letzten Fingernägelschnipsel. Haben Sie zufällig auch den Knochen? Den Knochen? 2001, Odyssee im Weltraum. Kubricks Knochen. Ah ja. Ich erinnere mich. Das ist gequirlte Kacke. Sie erinnert sich kein bisschen, Fiston. Verschwinde aus meinem Leben. Hey, du mischst dich in mein Leben ein, Sohn. Das hier ist meine Geschichte, sagte ich. Hätte ich gesagt, wenn... Du hast diesen Knochen als Requisit benutzt, um Frauen zu beeindrucken. Ja, sie verwechseln mich mit ihm, Thalma. Ich bin der Sohn. Sohn. Unmöglich. Oder, du hast dich selber in Gestalt deiner eigenen Nachkommenschaft geklont und... Nein. Ich bin verwirrt. Ich hatte keine Ahnung, dass du, er, ihr beide, was weiß ich, einen Sohn habt. Ja, meistens weiß er das selber nicht. Unter der Gürtellinie, Fiston. Jedenfalls du... Er. Pflegte ihn einer potenziellen Eroberung zu zeigen und zu sagen, hier Schätzchen, fühl ihn mal, meinen Knochen, schon 1 Million Jahre alt. Ja. Alles erfunden. Hör nicht auf sie. Ja, und sobald das Mädchen die Hand darauf legte, hat er seine Hand auf die ihre gelegt und geflüstert. Jetzt sind wir verbunden. In himmlischer Harmonie. Nichts kann uns mehr trennen. Und wenn sie am nächsten Morgen die Augen aufschlug, war er schon wieder dabei, andere Äcker zu pflügen. Und Sie wissen zufällig nicht, wo dieser Knochen sein könnte? Wo er sein könnte? Naja, wahrscheinlich dort, wo er alle seine Sachen verloren hat. Vor allem sein Herz jeden Freitag. Im UFO-Club. UFO? Der ist doch schon vor Jahren dem Erdboden gleichgemacht worden. Schnauze! Hätte ich gebrüllt, wenn wir wirklich einen Dialog miteinander geführt hätten. Wobei Dialog kaum ein passendes Wort ist, wenn es sich um Le Vieux handelt, der nicht nur die Sätze für mich zu Ende spricht, sondern mir auch den Inhalt meines nächsten Gedankens vorgibt, bevor ich ihn auch nur denken kann. Ich hatte gedacht, ich sei seinem Sog endgültig entkommen. Aber da ist er wieder und kriecht wie eh und je in meinen Gehirnwellen herum, als seines Radiointerferenzen. Ich habe diese ganzen Geschichten schon so viele Jahre lang nicht mehr gehört, Fiston. Aber seitdem du da mitten hineinfliegst, möchte ich mich per Anhalter an deine Flügel hängen. Du bist aber verdammt schwer, Le Vieux. Hey, cut the music, cut the record. Stop the record, okay? This is a poem. It's a poem to the city fathers of London, of the world. Hier ist es. War es. Jetzt gibt es dort einen Burger King. Our fathers who art in power, we are speaking to you. Fathers in political insane asylums, doctors of the dead body politic, professors of the magic lie. Freitagnacht verwandelt es sich in den UFO-Club. The Pink Floyd. On Friday night, they and other groups play at UFO. UFO, unidentified flying object. A nighttime environment where films, projection and music make the underground's nightclub a huge entertainment scene. Während der Woche ist hier ein Nachtlokal, ein irisches Zentrum. Ja, ja, The Blarney Club. Und wir hatten manchmal ein paar verirrte Iren, die nicht wussten, dass das Lokal freitags vom Aschenputtel zur Prinzessin wurde und die auf ein Guinness runterkamen und die durchsichtigen Mädels mit all ihrem psychedelischen Schnickschnack entdeckten und die Joints, die von Lippe zu Lippe wanderten und die dachten, sie würden halluzinieren, bis sie merkten, dass sie das wirklich taten. Du stehst an der Tür. Er. Ja. Und verkauft Eintrittskarten. 10 Schilling das Stück, ein kleines Vermögen. Aber wenn ihm der Duft des Fleisches, das da die Treppe runterkommt, gefällt, dann tut er so, als nehme er ihr Geld und drückt es ihr dann heimlich wieder in die Hand. Le Vieux in einem psychedelischen Nachtclub. Ja, dort habe ich ihn an einem Halloween zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, das war Halloween. Ja, danach habe ich ihn mit nach Hause genommen. Ich glaube, das war er. Oder, naja, sonst jemand in einem Regenbogenkostüm. Der spielte keine große Rolle. Man war nie sicher, ob man mit dem gleichen Mann wieder rauskam, mit dem man reingegangen war. Oder ob es ein Y- oder X-Chromosom war. Da gibt's eine irre Geschichte mit diesem Abstieg, Fiston. Halt dich da raus, Le Vieux. Sie führt mich wahrscheinlich zu dem Knochen. Ich hielt Wache an der Treppe und die Freaks strömten auf ihren fliegenden Teppichen herbei, denn an diesem Abend hatte die Band The Smoke den Gig. Und sie waren Nummer 1 auf der Hitliste mit ihrem Song. Mein Freund Jack frisst Zuckerstücke. Als wir plötzlich einen Anruf bekamen, ihr Minibus sei auf der M1-Autobahn zusammengebrochen, was damals eine elaborierte Metapher dafür war, dass sie zu sehr auf Acid abgefahren waren. Ich gab also bekannt, dass eine Ersatzband schon auf der Bühne sei und die Instrumente stimme und, ja, ich würde Ihnen gern den Namen sagen, aber der sei lateinisch und außerdem hätten Sie ihn sowieso noch nie gehört, weil es ihr allererster Gig war. Ein Jungfrauenereignis, amigos. Und sie würden gleich anfangen und sie könnten entscheiden, ob sie bleiben wollten. Und dann... A Whiter Shade of Pale wurde zum allerersten Mal öffentlich in meinem UFO-Club gespielt. Und dann schritten die Freaks herein in Schönheit wie die Nacht, Sklaven der Musik, Geishas des Mondlichts. Und dann in genau diesem allumfassenden, überwältigenden Überall, in diesem historischen Augenblick der Musikgeschichte, schwebte sie plötzlich aus der dunstigen Londoner Nacht die Treppe herunter, mit herzlich auf ein Augenlid gemalt und willkommen auf dem anderen, rauchte ein kleiner Zigarillo und war gekleidet und frisiert wie der Doppelgänger von Mick Jagger. Die Gruselgräfin? Nein, deine verdammte Mutter. Zitiert Stanley Kubrick vorwiegend Musik des 20. Jahrhunderts, in der die überlieferten Hörgewohnheiten aufgelöst sind. Die Musik von Bartok, Ligeti und Penderecki lässt Raum und Zeit auf ungewohnte Weise erlebbar werden und begleitet das Vordringen des Menschen in bisher unbekannte physische und psychische Sphären. Durch Collage dieser Musiken konstruiert Kubrick die wahnhaften Innenwelten seiner Figuren. Was zum Teufel hoffst du hier zu finden? In einer Stanley Kubrick-Ausstellung. Du weißt genau, was ich suche. Er ist gewiss nicht hier. Die Ausstellung ist voll von Kubrick-Erinnerungsstücken. Der Knochen könnte hier sein. Will dir ja nur Zeit sparen. Zeit kannst du mir sparen, wenn du dich endgültig aus meinem Gehirn verpisst. Hey, das ist Dan Richter, der Hauptaffe, der dem Stencil die Wohnung überlassen hat mit dem Knochen. Er erzählt von London in den 60ern. Vielleicht auch von mir? Er redet von dem Knochen. It hit another bone, which spun up in the air, and I thought, oh, sorry, I did that, Stanley. He said, no, that's wonderful. Lebt der noch? Keine Ahnung, ich habe ihn seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Länger. And it was just absolutely amazing. At the HAL plant in Irvine. Mit ihrem herrschaftlichen Partner. So in 1953, Kubrick's father... Momente kontemplativer oder extremer. Shit. Alle möglichen Gegenstände aus dem Film, aber kein... Knochen. Also mit leeren Händen nach Hause. Wo war das, Fiston? This is the BBC in Naples. Tel Aviv. Perth. Accra. Wherever you are, you're with the BBC. This is the BBC News with Anna Ford. Police in Hartlepool on the northeast coast of England said that a one-foot bone found on a beach last month was not that of a human being, but came most likely from a monkey or gorilla. Du bist also davon überzeugt, dass dieses Affenbein, das Sie in Hartlepool gefunden haben, dein Knochen ist? Hören Sie zu, hier in Hartlepool, an der Nordküste Englands, gibt es keine Affen. Aber Le Vieux besaß einen Affenknochen in den späten 60ern, frühen 70er Jahren, den er wahrscheinlich hergebracht hat, denn die Gruselgräfin sagt, dass er ihn überall hin mitgeschleppt hat, um seine potenziellen One-Night-Stand-Konkubinen zu beeindrucken. The monkey bone from Hartlepool has a curious history. According to local popular legend, in Napoleonic times, a monkey wearing a French uniform was washed ashore at Hartlepool. The monkey was then tried by local magistrates on suspicion of being a French spy and subsequently hanged. Also, dieser Affe wurde als französischer Spion verurteilt und erhängt. Echt? Monkey Business. Es stimmt. Gib auf, Fiston. Ich hasse dich, Le Vieux. Nun, wenn das soweit ist, rutsch mir den Buckel runter. Close my eyes, what do I see? I am looking at the back of my eyelid. Einmal haben wir, dein Pa und ich, auf dieser Fähre die Identität getauscht. Was habt ihr? Haben wir oft gemacht. Damals war das üblich. Sie klingen genauso gaga wie er. Zweifellos, zweifellos. Vielleicht ist der Gaga-Anteil von ihm an mir hängen geblieben, als wir unsere respektiven Identitäten zurückgetauscht haben. Ich glaube, wir waren auf Mescalin oder Peyote oder einem Cocktail aus beidem mit ein paar Tropfen LSD oder STP oder was weiß ich als Zugabe. Alles zusammengerührt in weißem Rum mit einer Scheibe Limone. Es kann aber auch etwas Heftigeres gewesen sein. Le Vieux, der gleiche Le Vieux, der heute nicht einmal ein Aspirin schlucken würde, ohne zu fürchten, dass die Ärzte versuchen, ihn zu vergiften. Wir hatten schon öfter getauscht, aber immer in einem geschlossenen Raum, sodass kein Risiko bestand. Die Egos könnten in den Äther steigen wie Heliumballons, was die Egos ja sind. Aber hier, an der Reling im Wind, gingen wir das Risiko ein. Er wurde ich. Und ich wurde er für den Raum einer Zeit und die Zeit eines Raumes. Und ich hielt seine Synapsen umklammert, aus Angst, dass sie in der salzigen Luft verschwinden könnten. Und weil ich mich so verzweifelt an seiner Identität festhielt, speicherte ich sein gesamtes Angstrepertoire in meine DNS. Was haben Sie herausgefunden? Dass er nahezu vor allem menschlichen Angst hatte. Er konnte sich vor lauter Angst kaum bewegen. Darum stolzierte er ja auch so durch jene Zeiten, um zu beweisen, dass er vor alledem keine Angst hatte, vor dem er Angst hatte. Und er war so angstgelähmt vor dem Ding, das er selbst war, dass ihm die Vorstellung, es zu reproduzieren, nur noch mehr Angst einjagte. Das sollte er ihm wirklich nicht erzählen. Das hätte ich dir nicht erzählen dürfen. Nicht, dass es mich sonderlich überrascht hätte. Es ging nicht um dich als Person. Es war ganz allgemein. Die Option Nachwuchs gab es auf seinem DNS-Bildschirm einfach nicht. Warum hat er sich anders entschieden? Hab ich nicht. Er hat sich nicht anders entschieden. Nie. Aber sie hat ihn überrumpelt. Sie. Er hat es nicht einmal kommen sehen. Sie erwischte ihn, als seine Chromosomen nicht aufpassten. Wer? Deine... Nun, ich denke, wir müssen sie deine Ma nennen. Ja, deine Ma. Ma. This is the BBC News with Anna Ford. Earlier this month, archaeologists hoped that a leg bone found in the sea close to Hartlepool might have been from a monkey. However, tests show the bone to be that of a prehistoric deer. Na ja, dein Affenbein hat sich also als Hirschknochen entpuppt, Fiston. Zurück zum Nullpunkt. Ich gebe nicht auf, Le Vieux, schon allein um dich zu ärgern. All the world is so delighted. And the kids are so excited, 'cause the stork has brought a son and daughter for Mr. and Mrs. Mickey Mouse. The mayor and corporation have declared such jubilation, 'cause the stork has brought a son and daughter for Mr. and Mrs. Mickey Mouse. Verdammte Scheiße, du schon wieder. Ich wollte mal sehen, was Sie hier verkaufen, Deadline. Dreadlock-Zeugs, Raucherzubehör, Kräutermittel gegen Melancholie, Wasserpfeifen gegen Gehirnhusten, Seelentrostartikel, Rasta-Schnickschnacks, Deadlines, Dreadlock, Dudas. Ich glaube, du bist hier nicht am richtigen Ort, White Boy. Vielleicht haben Sie damals vor langer Zeit mal den Knochen hier auf dem Markt verkauft. Wozu würde denn jemand hier auf dem Portobello Market haben wollen? Für Suppe? Vielleicht haben Touristen ihn Ihnen abgekauft. Er ist ein Vermögen wert. Wieso soll ich das denn gehabt haben? Weil Le Vieux Ihnen seine ganze Habe überlassen hat, als er Anfang der 80er nach Frankreich gezogen ist. Seine ganze Habe war sein Londoner Adressbuch, das er nicht mehr brauchte. Und ich hatte die triste Aufgabe, seine verlassenen Bräute zu informieren, dass er übers Wasser geflüchtet war. Er hatte doch sicher noch mehr als ein Adressbuch, als er aus London wegzog. Allerdings, er hatte dich, Superboy, in einem Babyrucksack. Und ein Paket Pampers. Nicht zu vergessen das Kilo schwarzer Afghane, das während der ersten Wochen in Frankreich unsere Mahlzeiten finanziert hat. Wenn er den Knochen so dringend haben wollte, wie Stan Still behauptet, als Dan Richter ihn liegen ließ, als 2001 fertig war, dann hätte er ihn doch behalten, hätte ihn stolz in seiner Wohnung zur Schau gestellt. Wohnung? Welche Wohnung? Er lebte von Schlafzimmer zu Schlafzimmer, jede Nacht ein anderes. Er hatte nie im Leben eine Wohnung. Hä? Seltsam. Wissen Sie, wie man ihn jetzt nennt? The Happy Hermit, den glücklichen Einsiedler. Dieser Eremit lebt in seiner kleinen Junggesellenwohnung, wo keiner ihn besuchen kommt, sitzt zu Hause mit seiner Briefmarkensammlung, macht seinen täglichen Pflichtspaziergang entlang der mittelalterlichen Befestigungsmauern, um seinen Bluthochdruckkrisen vorzubeugen. Er hat keinen Anrufbeantworter, keinen Computer, kein Internet. Er schreibt noch immer auf seiner Imperialschreibmaschine aus den 40er Jahren, für die man keine Farbbänder mehr bekommt. Also benutzt er noch immer das 20 Jahre alte Farbband. Er ist scheiß prähistorisch. Deadline, ich weiß nicht mehr weiter. Sie müssen mir helfen. Kann ich nicht, Junge. Sorry. Es sei denn... Es sei denn... Belvedere. Oh, oh, oh, Gefahr. I am the god of hellfire and I bring you... Wer ist Belvedere? Fire. Hat er ihren Namen nie erwähnt? Natürlich nicht. Hör nicht auf ihn. Belvedere war eine Magierin, die ihn irgendwie verhext hat. Eine der wenigen, die ihn auf die Knie zwingen konnte. Und wie kommen Sie darauf, dass sie was wissen könnte? Sie steuerte ihn rechts und links über Breitengrad und Längengrad, Alpha bis Omega und zurück. Sie war die Einzige, die das tat und je tun konnte. Als er schließlich ins Franzosenland flüchtete, ja, ich habe gesagt, flüchtete... Dann nur, um sich und dich vor ihrem Wahnsinn in Sicherheit zu bringen. Er hätte seine Seele als Pfand in den Windungen ihres Tentakelgehirns zurücklassen müssen. Aber es ist möglich, ich sage möglich, dass er einen besseren Deal ausgehandelt hat. Sie meinen, er hat ihr vielleicht den Knochen überlassen? Wenn irgendwen, dann ihr. Fire. Halt! Geh nicht hin, Fiston! Schiss, dass ich dort den Knochen finde, Le Vieux? Oh, du wirst dort Knochen finden, die du lieber nicht finden würdest. Wer könnte mich aufhalten, Le Vieux? Mit bloßer Faust würde ich dich aufhalten, wenn ich im Augenblick nicht bettlägerig wäre. Bettlägerig? Was hast du denn diesmal für ein Vivi? Eine ganze Pandora-Büchse von Absonderlichkeiten. Kannst du denn nie irgendetwas direkt beim Namen nennen? Hätte er mich mit Sicherheit gefragt, vorausgesetzt, dass wir miteinander debattiert hätten... während er die steinigen Klippen von Tintagel, Cornwall, England, United Kingdom hinaufkletterte. Es war genau auf diesen Klippen. Fire. Es ist jedenfalls möglich. Wer verdammt nochmal kann sich daran erinnern, dass in jener düsteren Walpurgisnacht damals... Besichtigung nur sonntags, donnerstags und nach Vereinbarung. Besichtigung? In dieser Höhle? Das ist keine Höhle, sondern Merlins Palast. Merlin, der Zauberer? Der Zähler läuft, Sie schulden mir schon 12 Schilling. Schilling? Touristentarif. Für weitere 8 Schilling lese ich Ihnen die Tarotkarten. Okay. Ziehen Sie. All movement is accomplished in 6 stages. Sehen Sie meine Zukunft in den Karten? Seien Sie nicht blöd, ich bin keine kartenlesende Wahrsagerin von der Kirmes. Die Tarotkarten sagen nicht die Zukunft voraus, nur das, was Sie ohnehin schon wissen, aber nicht wissen wollen. Legen Sie die Karten und stellen Sie keine dummen Fragen. Also los! The seven is the number of... erschwert. Was bedeutet das? Krach. Auseinandersetzung, zu viele Fragen stellen. Ich hasse das Ass der Schwerter. Auf der Suche nach Erklärung sind sie hergekommen. Das kann ich riechen, als ob die Wahrheit erklärt sein könnte. In dieser Höhle gibt es keine Erklärung für Sie, Mr. Ass der Schwerter. In dieser Höhle suche ich keine Erklärung, sondern suche nur einen gewissen Knochen. Hier sind Millionen von Knochen. König Arthurs Ritter kämpften in diesen Bergen bis zum Tod und darüber hinaus. Vielleicht haben Sie ihn ja hier in dieser Höhle zwischen Ihren Andenken, den Knochen aus 2001. Odyssee im Weltraum. Mal sehen, ob die Karten irgendwas von einem Knochen wissen. The time is with the monk. So, der Eremit. Er leitet ihre Schritte. Die Suche nach dem eigenen Lebensweg. Danach Isolation, Resignation, Distanz, Abgeschiedenheit, Weisheit, Einsamkeit, Reifezeit. Dem Eremiten habe ich nichts am Hut. Sie haben die Karte gewählt. Oder eher, die Karte hat Sie gewählt. Die Karte besitzt Sie. Die gewählte Karte zu verleugnen, heißt Flohhüpfen mit ihrem Schicksal zu spielen. Dem Eremiten entkommen Sie nicht. Er ist der unbewegliche Beweger. Salut, Fiston. Hä? Wo kommt die Stimme her? Welche Stimme? Ich höre nichts. Das stimmt, sie hört mich nicht. Weiß sie, wo der Knochen ist, Levieux? Warum sollte gerade sie, Fiston? Das Geheimnis des Knochens ist hier in der Höhle verborgen. Dein Geheimnis ist in der Höhle verborgen. Was hab ich damit zu tun? Deine Einzelteile wurden hier in dieser Höhle zusammengeklebt, Pinocchio, in einer höllischen Walpurgisnacht vor langer Zeit. Unabsichtlich. So alt habe ich sie mir nicht vorgestellt. Wie solltest du auch? Für dich ist sie immer nur ein Phantasma gewesen. Ich hatte mir immer gewünscht, dass sie hinreißend schön sei. Sie war hinreißend schön. Aber du hast nicht mit den Elektroschocks gerechnet, die sie bekommen hat und die sie in eine alte Vettel verwandelt haben. Elektroschocks? Wozu? Sie ist eine Psilocybin-Katastrophe, Fiston. Sie gehörte zu denen, die damals die pharmakochemische Grenze überschritten und nie die Rückreise angetreten haben. Deswegen bist du nach Frankreich geflüchtet. Warum ist sie damals nicht mitgekommen über den Ärmelkanal? Warum hat sie nie nach mir gesucht in all den Jahren? Weiß sie überhaupt, wer ich bin? Sie wusste nie, wer du warst. Sogar als du aus ihr geschlüpft bist, kreist ihr Bewusstsein schon in anderen Galaxien. Wo ist der Knochen Belvedere? Ich weiß, dass er hier in der Höhle ist. Ich gehe ihn mir holen. Nicht bevor die Tarotkarten das erlauben. Der Turm. Das ist ihr Urteil. Nämlich? Drastische Veränderungen. Zusammenbruch des Egos. Alte Systeme stürzen ein, Auseinandersetzung, innere Unruhe, Durchleben von stürmischen Zeiten. Schauen Sie mir ins Gesicht. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Sie sind das Ass der Schwerter auf der Suche nach Erklärung. Sie sind das Gegenstück des Eremiten, der ihre Schritte lenkt und die Suche nach dem eigenen Lebensweg verhindert. Sie sind der vom Blitz getroffene Turm, auf den stürmische Zeiten und drastische Veränderungen warten. Sie sind... Ich bin... Nein! Stille sind sie nicht. Hier ist niemand, was er ist. Niemand, nicht hier in der Höhle. Nicht einmal sie. Wir sind nichts als das Vermächtnis der Karten. Die Karten verlangen weder Reisepässe noch Fingerabdrücke. Ich bin aber doch dein... Nein. Bist du nicht. Ausgerechnet du. Bist nicht. Wer du bist. Frag niemals. Da ist... Einfach keiner. Nicht für dich. Nicht hier. So oder so. Hey, sector will be operated by my second-in-command, Senior First Officer Chris Norris, and he'll be keeping you fully informed of all details. Sie sind das Ass der Schwerter. Auf der Suche nach Erklärung. I'm dazed and confused. Is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Wo flüchtest du hin, Fiston? Ich kann nicht mehr mit dir Schritt halten. Ich bin hinter dir von den Klippen hinuntergeklettert, aber deine Gedanken sind plötzlich zu schnell für mich. Ich kann mich nicht mehr mit dir synchronisieren. Was in Teufels Namen willst du eigentlich von mir? Hier, oben, im Äther. Ich will meine Geschichte wieder haben. Ich habe sie in den letzten Jahren aus den Augen verloren, aber ich habe wieder Geschmack daran gefunden. Alle erzählen mir, du seist damals so eine Art Supernova gewesen. Was hat dich zu einem am Universum saugenden schwarzen Loch gemacht? Naja, ich musste Windeln wechseln und mein Kind pünktlich in die Schule bringen. Jeden Morgen um 7 in einer langweiligen französischen Provinzstadt. Ich musste mich um deine Albträume kümmern. Was genau mein Albtraum war, dass du dich um meine Albträume kümmerst? Deine Akne, deine Pubertätsverworrenheiten und was noch schlimmer ist, um deine verfluchten Französischlehrer im Gymnasium. All das hättest du mich alleine regeln lassen müssen. Ich habe mich an dieses Leben gewöhnt, während du aus ihm herangewachsen bist. Ich habe meine eigene Geschichte aufgegeben. Sie sind das Gegenstück des Eremiten, der ihre Schritte lenkt. Ich komme gerade zurück in die Wirklichkeit, nach einem Aufenthalt in einem Irrenhaus, Le Vieux, deinem alten Irrenhaus. Dort bin ich dir begegnet. Jemanden, den ich vielleicht gerne gekannt hätte, den ich vielleicht gern zu meinen Kumpeln gezählt hätte. Zusammen hätten wir vielleicht ein paar Witze auf Kosten des glücklichen Einsiedlers gemacht. Aber jetzt bin ich wieder zurück in meiner eigenen Geschichte. Hör zu, Fiston. Was du deine eigene Geschichte nennst, war immer unsere gemeinsame Geschichte. Während all dieser Jahre hätte ich eine Partnerin finden können. Ich hatte sogar ein oder zwei unglückliche Kandidatinnen aus der dritten Welt, aber ich wusste ja, dass du sie nicht akzeptieren würdest. Dass wir eine geschlossene Gesellschaft waren. Du und ich. Die zwei Musketiere. Wir sind nicht mehr die zwei Musketiere, sondern zwei erwachsene Männer mit zwei unterschiedlichen Schicksalen. Ich hätte dich in einem feurigen Wagen zum Mond und zu den Planeten bringen sollen. Aber stattdessen bin ich alt und schal geworden, weißt du? Und jetzt... Sie sind der vom Blitz getroffene Turm, auf den stürmischen Zeiten und drastische Veränderungen warten. Meine Flucht vor dir ist noch nicht zu Ende. Bitte halte mich nicht auf. Ich werde dein Fallschirm sein. Keine Fallschirme mehr, keine sanften Landungen. Da, wo ich hingehe, kann ich dich nicht mitnehmen, Le Vieux. Wo fliegst du hin? Scheiß New York! Wozu? Was suchst du da unten? Hätte ich zu sagen versucht, doch er würde plötzlich nicht mehr antworten. Ich würde irgendwie abgeschaltet werden. Er würde seinen stürmischen Zeiten und drastischen Veränderungen entgegengehen, so wie es ihm seine einstige Mutter bzw. Kartenzigeunerin vorausgesagt hatte. Von nun an würden wir füreinander verloren und unerreichbar sein wie Güterzüge, die in der Nacht der gefrorenen sibirischen Steppe aneinander vorbeifahren. My name is Dan Richter and we're here at the Manhattan Club, a hotel in New York on 56th Street and 7th Avenue. Sie haben den Moonwatcher gespielt, den Oberaffen. Ja, und jedermann erinnert sich, wie Sie ihn im Film Knochen zerschlagen haben. Ich habe ihn 14 Mal gesehen und mich muss man gar nicht überzeugen. Was ich suche und warum ich von so weit hergekommen bin, das ist der Knochen, the bone. Well, I was just looking at the new Kubrick archives in London and we found parts of my costumes, but we couldn't find a bone. And interestingly enough, I haven't been able to find any bones for a long time. Okay, also in den Kubrick-Archiven ist er nicht, verstehe. Aber im Anschluss an die Dreharbeiten haben Sie den Knochen, den Kubrick Ihnen geschenkt hat, mit in Ihre Wohnung in den Hanover Gates Mansions in West London genommen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dann haben Sie die Wohnung einem Typen namens Sylvester Stansel abgetreten, den Knochen bei ihm zurückgelassen und er hat ihn wiederum Le Vieux anvertraut. Also ist das die wahre Geschichte oder nicht? I never ever thought of the bone. I guess I left it behind because it wasn't that important. We had had so many bones. It was just another one of the bones. Also jetzt Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Es gab nicht nur diesen einen Knochen. Well, first of all, there were many, many bones. We had bones after bones after bones, lots of different bones. Es gab mehrere Knochen. I had a lot of bones. Also viele Knochen. Das heißt, der Knochen, den man im Film sieht, ist. I have no idea where the bone that was in that final cut that Stanley used was, is, or ever was. Okay. Also unbekannt und nirgendwo auf der Welt zu finden. Der Knochen. Ein Hörtrauma. Von David Zane Meyerowitz. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Das war's. Auf der Multiplex-Kinoleinwand steht The End. Dann kommt der Abspann, den man halbwegs wahrnimmt, während man sich mit der Masse aus dem Kinosaal bewegt. And you're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. Stand Still. Graham F. Valentine beschloss, seine Erinnerungszellen der 60er Jahre an die Google.com Internet Library zu spenden. Und die Webseite implodierte weitgehend während des langwierigen Downloads. Deadline Aloysius Itoka blieb auf dem Portobello Road Market, bis man ihn eines strahlenden Morgens fand, wie er Wurzeln in den Boden schlug und Regenwürmer tröstete. Die Gruselgräfin Leslie Malton färbte weiterhin die Strähnen ihres schütteren Haars mit Henna bis in ihr 150. Lebensjahr und wartete mit dem an die Tür gepressten Hörrohr auf die Ankunft desjenigen, der niemals kommen würde. Belvedera Angela Winkler heiratete Merlin, den Magier, einen fahrenden Teilzeit-Trickzauberer aus Tintagel, Cornwall, und sie wohnen noch immer in einer Sozialwohnung über den Meeresklippen mit ihren 12 Kindern und 75 Enkeln. Der Fiston Matthias Matschke blieb in Manhattan, wo er französische Zeichentrickfilme synchronisiert, vor allem Dinosaurier- und Pterodactylus-Varianten. Er erhielt kürzlich einen Oscar für sein Doppelporträt von einem Vater- und Sohn-Dinosaurier-Duo, in dem er beide Rollen spielte, wo sich der Erzeuger und sein Abkömmling um das allerletzte Blatt auf dem allerletzten Baum in der allerletzten Einöde des allerletzten Planeten in dem feuchten, trunkenen Universum streiten. Und das dort, das bin ich. Der alte, reichlich verknitterte, ewige Einzelgänger in langen Baumwollunterhosen. Der Eremit, der früher die Schritte anderer leitete, bis die Schritte unhörbar wurden. Und schließlich bin ich das schwarze Loch, Uli Jeggi, das all die anderen in seine Geschichte saugt, bis das große Nichts die Herrschaft übernimmt. Ende. Mit Dan Richter als Dan Richter und Anna Ford als Anna Ford. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Maya Markwoth. Regie David Zane Meyerowitz. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2010. Dramaturgie und Redaktion Regine Ahren.